1. ICH Vergleich mit MIT einer Nazis aus der Ibn Sharon und einer Lilly der Thaler. 2. So why ein Lilly unter Dornen hervestigt, so übertrifft mein Geliebtal anderen Jungen Frauen und Schönheit. 3. Mein Geliebte ist unter den Jungen Mannen why ein Apfelbaum unter den Bormen des Walds, ICH sass gern in seinem Schatten, und sein Frucht schmeckte meinem Gormen sass. 4. Führte mich in ein Weinhaus, und dort zeigte sich sein Lieb zu mir wie ein Banner. 5. Stark mich mit Rosinenkuchen und erfrischt mich mit Apfeln, den ICH bin von Lieb überwältigt. 6. Moge sein Link hand mein Hauptstutzen und sein Rechter hand mich umarmen. 7. ICH beschwor Juk, Frauen Jerusalems, bei den Gesellen und Hirschkuhen auf dem Feld, weck die Lieb nicht auf und stort sie nicht. Bever sie sich von selbst entfaltet. 8. Horch. Das ist die Stimme meines Geliebten. Sei, kommt, springt über die Berge und ilt über die Hügel. 9. Mein Geliebte gleicht einem Reh oder einem Jungen Hirsch, steht bereits hinter unserer Mauer, spart durch das Fenster und blickt durch das Gitter. 10. Mein Geliebte beginnt zu sprechen und sagt zu mir, steh auf, mein Freundin, mein Scone. Und komm mit. 11. Denn der Winter ist vorüber, und der Regen hat aufgehört. 12. Die Blumen erscheinen im Land, die sieht zum Beschneiden der Reben ist gekommen, und der Ruf der Turteltaub ist in unserem Land zu hören. 13. Die Feigenbaum trägen bereits reife Früchte, und die Bluehänden Weinreben verströmen ihren Duft. Steh auf, mein Freundin, mein Scone, und komm mit. 14. Mein Torb, die sich in den Felsspalten und im Versteck der Klippen aufholt, lass mich dein Angesicht sehen und dein Stimm horen. Denn dein Stimm ist lieblich und dein Anblick reizvoll. 15. Fangt uns die Fuchse, die kleinen Fuchse, welch die Weinberge zerstören, den unser Weinberge stehen in voller Blut. 16. Mein Geliebte gehort mir und ICH gehort im, weidet unter den Lilien. 17. Bever der Tag cool word und die Schattenlange wer den, Kerry Zurück, mein Geliebter, und sie wie ein Reh oder ein junger Hirsch auf den Bolsenbergen.